Lektion 1. Hallo, wie geht's dir? Die Ferien sind vorbei. Anna und Benno gehen wieder in die Schule. Hallo, Anna. Guten Morgen, Benno. Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Mir geht's prima. Guck mal, Anna. Das Mädchen da. Wer ist das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung.